Erster und der Herr sprach zu Mose, Zweiter mache dir zwei Trompeten aus getriebenem Metall, damit du die Gemeinde zusammenrufen und die Lager aufbrechen lassen kannst. Dritter, wenn man beide Trompeten bläst, soll sich die ganze Gemeinde vor dem Eingang des Offenbarungszeltes bei dir versammeln. Vierter, wenn man aber nur eine Trompete bläst, sollen sich die Fürsten und die Anführer der Stämme Israels bei dir versammeln. Fünfter, wenn ihr ein Alarmsignal bläst, sollen die Lager im Osten aufbrechen. Sechster, und wenn ihr zum zweiten Mal ein Alarmsignal bläst, sollen die Lager im Süden aufbrechen, man soll immer ein Alarmsignal blasen, wenn die Lager aufbrechen sollen. Siebter, wenn ihr aber die Gemeinde versammeln wollt, sollt ihr nur einen einfachen Ton blasen und kein Alarmsignal. Achter, die Söhne Aarons, die Priester, sollen die Trompeten blasen, und diese Regel soll für euch und eure Nachkommen für immer gelten. Neunter, wenn ihr in eurem Land gegen Feinde kämpft, die euch angreifen, und ihr die Trompeten bläst, wird der Herr, euer Gott, an euch denken, damit ihr von euren Feinden gerettet werdet. Zehnter, auch an euren Freudentagen, bei euren Festen und an den Neumonden sollt ihr die Trompeten blasen, wenn ihr Brandopfer und Heilsopfer darbringt, damit euer Gott gnädig an euch denkt, ich bin der Herr, euer Gott. Elfter, im zweiten Jahr, im zweiten Monat, am 20. Tag des Monats, erhob sich die Wolke über dem Zelt der Begegnung. Zwölfter, danach brachen die Israeliten von der Sinaiwüste auf und die Wolke ließ sich in der Wüste Paran nieder. 13. So brachen sie zum ersten Mal auf, wie der Herr es Mose befohlen hatte. 14. Zuerst brach das Lager des Stammes Juda auf, mit seinen Abteilungen, der Anführer dieses Heeres war Naasong, der Sohn Aminadabs. 15. Das Heer des Stammes Issachar befehligte Netanil, der Sohn Zuas. 16. Das Heer des Stammes Sebulon befehligte Eliab, der Sohn Hilons. 17. Als das Zelt der Begegnung abgebaut war, brachen die Söhne Gershon und die Söhne Merari auf, die das Zelt tragen mussten. 18. Danach brach das Lager des Stammes Ruben auf, mit seinen Abteilungen, der Anführer dieses Heeres war Elizur, der Sohn Sedurs. 19. Das Heer des Stammes Simeon befehligte Shelumiel, der Sohn Zurishaddais. 20. Das Heer des Stammes Gadi befehligte Eljasaph, der Sohn Degels. 21. Danach brachen die Kehatiter auf, die die heiligen Gegenstände trugen, bis sie ankamen, war das Zelt der Begegnung bereits wieder aufgebaut. 22. Danach brach das Lager des Stammes Ephraim auf, mit seinen Abteilungen, der Anführer dieses Heeres war Elishama, der Sohn Amihuds. 23. Das Heer des Stammes Manasse befehligte Gamliel, der Sohn Pedazurs. 24. Das Heer des Stammes Benjamin befehligte Abidan, der Sohn Gideonis. 25. Danach brach das Lager des Stammes Dan auf, das als letztes aller Lager zog, mit seinen Abteilungen, der Anführer dieses Heeres war Ahiser, der Sohn Amishaddais. 26. Das Heer des Stammes Ascher befehligte Pagiel, der Sohn Ochrans. 27. Das Heer des Stammes Naphtali befehligte Ahira, der Sohn Enans. 28. So war die Ordnung, in der die Israeliten mit ihren Abteilungen aufbrachen, als sie ihre Reise fortsetzten. 29. Da sprach Mose zu Hobab, dem Sohn Regels, dem Midianiter und seinem Schwiegervater, wir brechen jetzt auf zu dem Ort, den der Herr uns versprochen hat. Komm mit uns, dann werden wir gut zu dir sein, denn der Herr hat den Israeliten viel Gutes versprochen. 30. Er aber antwortete, ich möchte nicht mitkommen, sondern will in meine Heimat und zu meiner Familie zurückkehren. 31. Mose bat ihn, bitte verlass uns nicht. Du weißt, wo wir in der Wüste lagern können, und du kannst unser Führer sein. 32. Wenn du mit uns ziehst und wir all das Gute erhalten, das der Herr uns geben will, dann werden wir es mit dir teilen. 33. Sie zogen vom Berg des Herrn 3 Tagesreisen weit, die Lade des Bundes des Herrn zog ihnen aber 3 Tagesreisen voraus, um einen Lagerplatz für sie zu finden. 34. Und die Wolke des Herrn schwebte tagsüber über ihnen, wenn sie das Lager verließen. 35. Wenn sich die Lade in Bewegung setzte, sprach Mose, steh auf, her, damit deine Feinde zerstreut werden und deine Gegner vor dir fliehen. 36. Und wenn die Lade ihren Lagerplatz erreichte, sprach er, kehre zurück, her, zu den vielen Tausenden Israels.